Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Nienburger Landessieger bei Jugend forscht, gute Chancen für Ortsumgehungen und Steimke empfängt Heiligenfelde. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Zwei Schüler des Marion-Dönhoff-Gymnasiums Nienburg gingen beim Landesentscheid von Jugend forscht in Clausthal-Zellerfeld als zwei der Sieger hervor. Bei ihrem Projekt im Fachgebiet Physik schafften es die Abiturienten mithilfe der Soundkarte eines Computers die sogenannte Boltzmann-Konstante und damit den absoluten Nullpunkt der Temperatur zu bestimmen. Vom 26. bis zum 29. Mai folgt dann das Bundesfinale in Paderborn. Die Chancen für die Ortsumgehungen Nienburg-Rosen und Leselockum-Landesbergen stehen gut. Gestern wurde der neue Entwurf des Bundesverkehrswegeplans veröffentlicht. Die genannten Ortsumgehungen könnten innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre gebaut werden, berichtet CDU-Bundestagsabgeordneter Mike Beermann. Also eine sehr gute Chance hat die Nordtangente Rosen-Nienburg, die auch mit einem relativ hohen Nutzen-Kosten-Faktor bewertet wird, also dem höchsten, den es gibt, größer 10. Das ist schon herausragend. Aber natürlich auch die Ortsumfahrungen Landesbergen, Rehburg, Lese, die im vordringlichen Bedarf gelandet sind, denke ich, können in den nächsten 15 Jahren zur Umsetzung gebracht werden. Entscheidend ist aber natürlich auch, dass das Land jetzt die Planung aufnimmt. Wir haben ja diese Teilung, der Bund liefert das Geld, macht die Bewertung und legt die Maßnahmen fest. Und die Länder haben den Planungsauftrag. Und da müssen wir noch mal ein bisschen hinterher, da auch noch mal das ein oder andere Gespräch mit dem Minister Lies führen, damit das dann auch vernünftig auf den Weg gebracht wird. Gestern Nachmittag überfuhr eine Pkw-Fahrerin in Müßlering einen auf der Straße liegenden Gegenstand, worauf der Kraftstofftank des Opels beschädigt wurde und Kraftstoff auslief. Die Feuerwehr Müßlering sicherte die Unfallstelle ab und konnte den Einsatz nach einer Stunde beenden. Das verlorene Bauteil konnte einem LKW zugeordnet werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Bezirksliga wird am Wochenende der 22. Spieltag ausgetragen. Bereits am Samstag trifft um 15 Uhr der SC Uchte auf den BSV Rheden. Um 16 Uhr muss Landesbergen zum Schlusslicht Mörsen-Scharrendorf und Maglohe zum Abstiegskonkurrenten Solingen. Die restlichen Kreis-Nienburger Teams spielen am Sonntag. Spitzenreiter Steimke empfängt im Topspiel den Rang 3. Heiligenfelde. Für Trainer Ralf Schüppling und sein Team eine erste Meisterprobe. Heiligenfelde hat wirklich, das muss man ganz ehrlich sagen, Qualität in der Mannschaft. Und das wird ein richtig, richtig schweres Spiel. Und denke mal, das wird auch so ein vorentscheidendes Spiel, vielleicht schon auf Platz 1. Das wird eine Hausnummer und das ist ein absolutes Spitzenspiel, denke ich. Weiterhin trifft Rakenburg auf Sudweye und Hoya muss nach Diepholz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.